ARD. Herzlich willkommen zur 6. Folge der Original-Krimiserie Dicke Dick Dickens mit dem Titel Der ländlichen Idylle zweiter Teil oder Regentropfen auf dem Blechdach. Schön, dass Sie dabei sind. Dicke Dick Dickens wurde in vielen Ländern gesendet. Besonders beliebt war er in Norwegen. Vor ein paar Jahren saß ich bei einem Empfang neben dem norwegischen Botschafter, der sehr wortkarg war. Um das Gespräch in Gang zu bringen, erwähnte ich Dicke Dick Dickens. Da sprang er schlagartig mit großer Geste auf und rief: »Wir haben euch Ibsen gegeben, aber ihr habt uns Dicke Dick Dickens gegeben. Ich danke euch dafür.« Nach diesem Ausbruch setzte er sich wieder, nahm einen kräftigen Schluck Champagner und sprach den Rest des Abends nichts mehr. Hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dicke Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von dem gefährlichsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Dem Verbrecher mit dem Platinherzen. Dem Manne, der über Zeit und Raum hinaus den Gesetzesbrechern aller Nationen als grellstrahlendes Vorbild, als leuchtend phosphorisierendes Idol diente, dient und dienen wird, Dicke Dick Dickens. Im historischen Jahr 1899 geboren, entwickelte er schon in Strampelhosen, kaum den Windeln entwachsen, ein geradezu übernatürlich scheinendes Talent zur Unholderie. Es wird berichtet, dass er dreijährig, ein Kind noch mit schelmischen Guckäuglein und wallendem Blondhaar, über ein Dreivierteljahr systematisch Streichhölzer sammelte. Es gab keine Zündholzschachtel breit und weit, die vor den kleinen Patschhändchen des in allen Ecken herumkrabbelnden Dickies sicher war. So fehlten in der kleinen elterlichen Farm im sonnigen Connecticut täglich 4 bis 5 Schachteln, ohne dass sich die besorgten Eltern erklären konnten, wo sie geblieben waren. An einem trüben Herbsttag nun türmte der kleine Dicky die Kuppen der gesammelten Streichhölzer, es waren ihre 60.756 Stück, auf einen Haufen und stellte sich an, damit das elterliche Heim in die Luft zu springen. Nur der Geistesgegenwart des schwarzhäutigen Knechtes Josua, der eine Kanne frisch gemolkener Milch über den Sprengstoff schüttete, ist es zu verdanken, dass der Anschlag im Keime erstickte. Natürlich fragte man den dreijährigen Dicky nach seinen Motiven für die Tat. Seine Antwort war mehr als typisch. Der große Dicky wollte ein ganz klein bisschen Spaß machen. Ein Leitspruch, dem er ein Leben lang treu geblieben ist. Und im Grunde war es auch der Spaß an der Sache, der ihn in späteren Jahren verleitet hatte, dem größten Bandenchef Chicagos, Jim Cooper, genannt Jim der Dickköpfige, die Beute eines Bankraubes in Höhe von $800.000 abzulisten. Nach einem Zwischenspiel in der Provinz, bei dem er ein ganzes Polizeiregiment genasführt hatte, führte Dicke Dick Dickens seine Beute in einem gestohlenen Polizeiauto nach seiner Wahlheimat Chicago zurück. In seiner Begleitung befanden sich seine Braut Effi Marconi und sein väterlicher Freund Opa Kreckel, ein alter, liebwerter Farmer. Hör mal her, Dicky, mein Jungchen, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nach Chicago. In diesem Auto? Tja, ich weiß noch nicht. Guter Junge, ich muss sagen, es war meisterhaft, wie du der Polizei diesen Wagen weggeschnappt hast. In meinen besten Jahren hätte ich das nicht besser gemacht. Nein. Die Polizisten in den Keller sperren und mit ihrem Wagen den Polizeigürtel durchbrechen. Also, mein Kleiner, das ist brillant. Und jetzt könnt ihr das meistens tun. Ja, doch, wirklich, wirklich brillant, brillant. Aber ich würde den Leichtsinn nicht zu weit treiben. Ich gebe zu, es ist ein erhebendes Gefühl, in einem erbeuteten Feindesfahrzeug durch die Lande zu brausen. Ja, ja. Oh, stell doch nochmal die Sirene an, mein Junge. Aber gern. Ach, schön. Ein Ohrenschmaus. Welche Klangfülle, welche Melodieführung. Aber glaubst du nicht, dass es etwas leichtfertig wäre, mit diesem Auto in Chicago einzufahren? Ja, wenn du mich fragst, ich würde es nicht tun. Ich wollte nur euch beiden eine Freude machen, vor allen Dingen Effi. Und mir? Ja, oh, mein Schatz, ich weiß doch, wie sehr du dich danach sehnst, einmal ohne Handschellen in deinem Polizeiauto fahren zu dürfen. Oh, mein Lieber. Ich glaube, wir sagten schon, dass Dicky ein gütiger Mensch war. Das Jauchzen des geliebten Frauenherzens galt ihm mehr als die persönliche Sicherheit. Doch wie so oft in unserem unbarmherzigen Leben war es die Vernunft, die den heiß gehegten Wünschen Einhalt gebot. Lass uns doch mal vernünftig sein, mein Junge. Was tut denn die Polizei, wenn sie merkt, dass in dem Einsatzwagen Nummer 14 keine Polizisten sitzen? Und sie wird es bemerken, Dick. Ja, natürlich wird sie. Fragt sich bloß wann, wenn wir bis dahin in Chicago sind. Wenn aber nicht. Naja, da sind wir die Gelackmeierten. Aber es würde mir solchen Spaß machen, einen solchen Wagen nach Chicago. Also das Risiko ist ziemlich groß. Und unser Einsatz ist verflixt hoch, Dicky. $800,000. Nee, 500.000. Moment, wieso? Ja, mehr habe ich nicht mitgenommen, Dick. Die Goldbarren habe ich zurückgelassen. Was, die Goldbarren hast du... Bist du verrückt geworden? Die konnte ich doch nicht im Koffer verpacken, waren doch viel zu schwer. Wie soll ich denn das tragen? Ich bin doch alter Mann, Römer, Gicht, ich ja. Warum hältst du denn an? Wo hast du das Gold, Gregel? Muss doch noch mehr als $150,000 übrig geblieben sein. Ist ja auch, mein Jungchen, du reg dich mal nicht auf. Ich habe es gut versteckt in einer Schlafstube unter der schmutzigen Wäsche, da findet es kein Schwein. Und ich denke, wir sollten es ruhig da lassen, als unser alten Teil. Schließlich haben wir ja 500.000 eingepackt, damit können wir uns schon ein paar Wochen über Wasser halten. Immer noch genug, dass wir es nicht einfach so im huhenden Wind blasen, Dick. Wir sollten uns von dem Einsatzwagen trennen, so schwer es auch fällt. Na schön, aber so einfach auf der Straße können wir nicht stehen lassen. Wenn ihn jemand sieht, weiß man sofort, in welche Richtung wir stiften gegangen sind. Ich wüsste, Jungchen, oh ja, das ist eine glänzende Idee, eine gute Idee, ja, eine brillante Idee. Ja, na komm, Opa, red schon. Also, ungefähr in einer Viertelstunde kommen wir zu einem Seitenweg, der geht rechts ab zur Villa Hillock. Villa Hillock? Ja, das ist ein alter Herrensitz. Seit Generationen wohnt dort die Familie Chine. Kennst doch die große Waffenfabrik Chine, Planks und Zaunblock. Ja, ja, natürlich. Na, mein Junge, zufällig kenne ich Mr. Chine. Er hat im Jagdfieber mal einen meiner Hunde erschossen. Und ich weiß, dass er zurzeit nicht in der Villa Hillock wohnt. Er hat nämlich auch noch eine Stadtwohnung. Du meinst, die Villa steht leer? Ja. Und die Dienerschaft? Die nimmt er immer mit in die Stadt. Aber das weiß ich auch genau. In seiner Garage steht immer eines seiner Autos. Hi. Du bist ein alter Gauner, Opa Gregel. Du meinst, wir sollen zu dieser Villa fahren, die Garage aufbrechen, den Polizeiwagen hineinstellen und mit Mr. Kleins Auto weiterfahren? Das meine ich. Ist das nicht eine gute Idee? Ja, das machen wir. Doch leider... Leider. Leider irrte sich Opa Gregel. Die Villa Hillock stand nicht leer. Im Gegenteil. In ihr herrschte fieberhaftes Treiben. Verdammt. Hier sind noch ein paar Silberleuchter. Lass sie stehen, Bebit. Sie machen das Gepäck noch schwer. Na immerhin. 2-3 Kilo Silber, Kleinvieh macht auch Mist. Tu, was ich dir sage. Na, du bist ja heute wieder in Form, Louis. Halt den Schnabel. Klopf lieber die Wände ab, ob hier noch irgendein Geheimtresor ist. Hey, Louis! Louis, in der Waschkommode da oben habe ich noch 3 Taschenuhren gefunden. Sind zwar kaputt, aber pures Gold. Gib her. Au, oh, Mensch. Dann Platz ist am Fenster. Du sollst die Straße beobachten und nicht in Waschkommoden herumschnüffeln. Aber deswegen brauchst du mich doch nicht gleich zu hauen, Mensch. Tut doch weh. Aber das hat man davon. Das nächste Mal liefere ich die Uhren eben nicht ab. Das nächste Mal stecke ich sie ein. Das wirst du nicht tun, Bonko. Denn du weißt genau, dass ich dir dann einen Lohnbauch knalle. Aus dieser blumenreichen Sprache ersieht man leicht, dass es sich hier um Kollegen von Dicke Dick Dickens handelte. Es waren Louis Kovacek und seine Freunde Bonko und Babbitt aus der Nachbarstadt Milwaukee. Auch sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Mr. Chine von der Firma Chine, Planks und Soundbrook nur gelegentlich zu seinem Familiensitz hinausfuhr und die meiste Zeit in seiner Stadtwohnung verbrachte. Allerdings hatten sie kein Tauschgeschäft in Autos vor, sondern sie waren dabei, die Villa mit fachmännischer Gründlichkeit nach Wertsachen zu durchsuchen. Nur Mr. Chine selber mochte wissen, warum er überhaupt Wertsachen in dem alleinstehenden Hause zurückgelassen hatte. Vermutlich war er gut versichert. Jedenfalls wurden die Bemühungen der 3 Einbrecher von wohlverdientem Erfolg gekrönt. Nachdem der Schmuck der sehr verehrten Frau Gemahlin bereits sichergestellt war, hielten die wackeren 3 nur noch eine Nachlese nach eventuell übersehenen Wertgegenständen, während Sir Louis Kovacek und seine beiden Getreuen in der Villa Hillock vollauf beschäftigt waren, während gleichzeitig Dicky Dick Dickens den geliehenen Polizeiwagen eben jener Villa Hillock entgegensteuerte, schüttelte sich im Polizeipräsidium von Milwaukee der Distriktskommissar P.W. Brewer, und zwar schüttelte er sich vor Lachen. Er hatte gerade mit Kriminalkommissar Hillbilly telefoniert. Ja, was ist das, Sir? Ja, Himmels Willen, Sir, was fehlt Ihnen denn? Haben Sie sich verschluckt? Da sind Sie plötzlich... Alle guten Geister. Miller, Miller, bringen Sie schnell mal ein Glas Wasser. Schnell. Das ist ja nicht nötig. Nicht nötig. Na, ist Ihnen jetzt besser, Herr Distriktkommissar? Was? Mir ist ja doch gar nicht schlecht. Ja, aber was haben Sie denn? Amüsiert. Amüsiert habe ich mich. Nein, nein, nein, nein. Also dieser Hillbilly ist doch ein Trottel. So was. Sie kennen doch Hillbilly. Ja, was denn? Den Kommissar aus Chicago? Doch, richtig. Also unser Herr Kollege hat da einen Bock geschossen. Mein lieber Mann, der passt ja in keinen Sarg mehr. Erzählen Sie, Herr Distriktkommissar, erzählen Sie. Na, hat er sich bestechen lassen, ein Skandal? Oder hat er sich mit den Republikanern überworfen? Nein, nein, nein, nein, viel schöner. In der Chicagoer Unterwelt, da brodelt's doch wohl gerade ein bisschen. Naja, das ist ja nichts Neues. Na, diesmal doch. Denn es ist ein Einzelgänger, der den Stunk macht. Ach nee. Der Mann heißt Dicky Dick Dickens und hat sich mit Jim Cooper überworfen. Was mit Jim, dem Dickköpfigen? Ja. Na, das muss ein schönes Greenhorn sein. Sich mit Jim Cooper einzulassen, ist doch heutzutage nur eine umständliche Form des Selbstmordes. Na eben nichts, Bier. Dieser Dickens ist klasse, sage ich Ihnen. Er hat tatsächlich Jim Cooper $800,000 abgeknüpft. Die ganze Beute eines Bankraubs. Was? Ja, und damit ist er aufs Land gezogen. Ach, Donnerwetter. Ja, und jetzt hat Jim, der Dickköpfchen, unseren illustren Kollegen Hillbilly aus seine Spur gehetzt. Hillbilly geht scharf ran. Mit einem ganzen Polizeiregiment umstellt er die Farm, in der sich Dickens verborgen hält. Und was glauben Sie, was der Himmelhund tut? Na? Naja, da bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als zu kapitulieren. Sie kennen eben Dickens nicht. Klaut der doch unserem teuren Kollegen ganz einfach einen Einsatzwagen und geht damit über alle Berge. Ja, mein Güte. Na, da haut's einen ja durch den Ausguss. sehen Sie. Ja, und können Sie sich das nicht denken, Spear? Hillbilly ist ganz verzweifelt. Wir sind seine letzte Rettung. Wir sollen die Straße nach Chicago sperren und Dick abfangen. Naja, das ist ja für uns kein großes Problem. Naja, also schön, dann wollen wir gleich mal alles in die Wege leiten, nicht? Ja, gibt's denn ein Bild von diesem, wie heißt er, Dickens? Dickens, leider nicht. Der Mann ist ausgesprochen kamerascheu. Also passen Sie auf, Spear. Ja. Vermutlich fährt er einen Polizeieinsatzwagen, den EW14 aus Chicago. Aha. Es ist aber durchaus möglich, dass er sich unterwegs ein anderes Auto besorgt, nicht? Na klar. Deswegen müssen wir jeden Wagen anhalten, der in Richtung auf Chicago fährt. Ach du lieber, Emma. Ja, lieber Freund, es ist eine Heidenarbeit, aber es hilft doch nichts. Papiere prüfen, Gepäck untersuchen. Aber es ist anzunehmen, dass er eine Menge Bargeld mit sich führt. Mhm. Spear, wir errichten Straßensperren an 5 Punkten. Ja. Sämtliche Straßen werden gesperrt, auch die Nebenstraßen. Ja. Krabbenmelder halten die Verbindung zwischen den einzelnen Kontrollpunkten. Jeder Wagen wird angehalten. Achtet besonders auf Polizeifahrzeuge. Die Aktion wird erst beendet, wenn Dickens gefasst ist. Klar? Klar. Während nun alle verfügbaren Polizeistreitkräfte von Milwaukee ausrückten, um Straßensperren zu errichten, während Dicky Dick Dickens, die neue Gefahr nicht ahnend, sich der Villa Hillock näherte, waren Louis Kovacek und seine Freunde nahezu am Ende ihrer Arbeit angelangt. Also Louis, Geheimtresor ist Fehlanzeige. Ich habe jetzt sämtliche Wände dieses verflixten Hauses abgeklopft. Na, dann lassen wir es. Wir sollten vielleicht noch mal in die Küche gehen. Vielleicht finden wir im Kühlschrank was zu essen. Red doch nicht um Blödsinn, Bonko. Blödsinn, Mann, oh Mann, ich hab vielleicht Hunger. Du sollst die Straße beobachten, Bonko. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja doch, Mensch. Ich schaue ja schon die ganze Zeit. Aber wenn man ja zu lange auf die Straße sieht, stirbt bald jemand in der Verwandtschaft. Du immer mit deinem blöden Aberglauben. Was quasselt ihr denn da schon wieder für einen Käse? Wir verlieren nur Zeit. Ja, hast recht. An die Arbeit. Mensch, hier gibt's doch keine Arbeit mehr. Wir haben wirklich alles abgegrast. Ich schlage vor, wir nehmen die Silberleuchter und hauen ab. Du machst mich noch wahnsinnig mit deinen Silberleuchtern. Mensch, Ruhe, Mensch. Kinder, jetzt sind wir im Eimer. Was ist denn los? Polizei. Was? Frag doch nicht so dämlich. Sieh doch mal zum Fenster raus, du Trottel. Da kommt ja ein Polizeiauto. Der aufmerksame Hörer weiß bereits, dass am Steuer dieses Polizeifahrzeuges kein anderer als Dicky Dick Dickens saß. Los, Jungs, zu unserem Wagen. Vielleicht schaffen wir es noch. Oh je. Hier, nimm du noch den Silberleuchter. Tempo, Jungs, Tempo. Das kriegen wir schon noch. Ach, los, schnell, gib Gas. Ach, du hast gut reden, der Motor springt nicht an. Ach, das habe ich mir gedacht. Sieh doch, Dicky, da ist jemand. Verflucht nochmal, ich denke, die Villa steht leer. Ja, kann ich mir auch nicht erklären. Dann kannst du dir auch nicht erklären. Was machen wir jetzt? Du musst umkehren, Dickie. Aber was, das wäre das Falscheste, was wir tun können. Da würden wir uns nur verdächtig machen. Wir werden nach dem Weg fragen. Sagen einfach, wir haben uns verfahren. Hölle und Zinnober, fass ich durch das Ding nicht in Gang. Weil du mit dem Wagen nicht umgehen kannst, du Esel. Komm, lass mich ran. Ach, zu spät, sie kommen ja schon. Wir sind geliefert. Holle Memme, los, raus aus dem Wagen. Pistolen entsichern. Feuer frei. Ein kühner Entschluss von Luis Kovacek. Und wir müssen ihm das Zeugnis eines wohltalentierten Nachwuchsverbrechers ausstellen. Nun freilich, er konnte nicht ahnen, wen er sich da vor Kimme und Korn seiner Pistole genommen hatte. Aber zählt das nicht zu den ständigen Risiken unseres Lebenskampfes? Wann weiß man schon, gegen wen man schießen muss. Kinder, hier ist was mulmig. Duckt euch! Verdammt nochmal. Seid ihr verletzt? Nein, nein, mein Junge. Effi? Ja, auch nicht. Ruhe bewahren, ihr beiden, hört ihr? Ja, was haben die denn vor? Das ist doch einigermaßen leicht zu erraten. Wir müssen raus aus der Kutsche. Wenn sie den Benzintank treffen, sind wir gewesen. Wir müssen sehen, dass sie zum Hauseingang kommen. Dort haben wir Deckung. Effi, du läufst zuerst. Ich gebe dir Feuersicherung. Gut, Dick. Ich lauf los. Ja, Hals- und Beinbruch. Gut gemacht, Dicky. Gut, die ist in Sicherheit. Im Handschuhkasten sind noch zwei Pistolen, Opa. Steck sie in die Tasche. Können wir gebrauchen. Wenn du im Hauseingang bist, dann gibst du mir Feuersicherung. Ach, ich mein Junge, keine Angst. Das Schießen habe ich noch nicht verlernt. Also bis gleich. Moment, Moment. Ich muss erst neu laden. So, jetzt hau ab. So, das wäre auch erledigt. Ja, ich komm schon. Die rennen alle zum Haus. Warum schießt du denn nicht, Bonko? Ach, ich bin in Deckung. Oder glaubst du vielleicht, ich habe Lust, eine Verplette zu kriegen? Unsinn, die knallen doch nur in die Gegend. Und wenn ich nun aber zufällig in dieser Gegend stehe? Kinder, wir müssen stiften gehen. Klar müssen wir das. Was der Teufel, was die vorhaben. Jetzt ist der dritte glücklich auch im Haus. So, ihr beiden, da bin ich. Ist bei euch alles klar gegangen? Nein, Opa Crackle hat's erwischt. Was? Wo? Nichts Schlimmes, mein Jüchen. Ein kleiner Kratzer am Arm. Das hat uns doch gefehlt. Hier, Effi, nimm meine Kanone und schieß ein bisschen, damit die draußen bei guter Laune bleiben. Oh ja, gerne. So. Na, Opa, lass mal sehen. Nee, kümmere dich nicht um mich, mein Jungchen. Es ist wirklich nicht. Au, au, au. Pass lieber auf Effi auf, das Mädchen wird leichtsinnig. Effi, geh in Deckung. Schon gut, Opa. Du, Dick, ich glaube, die verkrümeln sich. Ist auch das Beste, was sie tun können, sonst knall ich ihnen die Sägespäne einzeln aus dem Leib. Na, ich glaube, es ist wirklich nur eine Fleischwunde. Effi, das Verbandspäckchen. Ich hab's ja schon rausgesucht. Oh, danke. Oh, Opa, das haben wir gleich geschafft. Tut's noch weh? Kein bisschen, wollte ich sagen. Du, Dick, die gehen zu unserem Wagen. Was, zu unserem Wagen? Ja, doch. Wer sind die denn? Verdammt, entschuldige, Opa. Lauf, mach zu, mein Junge, mach zu. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Doch Dicky Dick Dickens ganze Schießkünste nützten nichts. In Fachkreisen wird sogar angenommen, dass Dickens in diesem Moment seinen eigenen Weltrekord im Dauerschnellschießen von 132 Schuss in der Minute eingestellt hat. Eine Leistung, die leider nicht einmal theoretischen Wert hat, da das Schießen nicht unter den von der Interlipo festgesetzten Wettkampfbedingungen stattgefunden hat. Praktischen Wert hatte das Schießen allerdings auch nicht, denn an dem gepanzerten Polizeifahrzeug prallten die Schüsse ab wie Regentropfen auf einem Blechdach. Ah, der Mann, der schießt. Halt den Schnabel, du Feigling. Ach, wenn er aber trifft, das wäre doch sehr ärgerlich. Sowas wohl unter die Soldaten. Bonko, du zitterst ja. Hast du Angst? Nein, ich friere nur ein bisschen, aber ich habe euch ja gleich gesagt, es geht schief. Ich bin heute nämlich zuerst mit dem linken Fuß aufgestanden, dann ist mir eine Katze über den Weg gelaufen und dann habe ich eine Spinne im Frühstückscafé gefunden. Und der Schornsteinfeger, den du gesehen haben willst, der war nämlich ja nicht im Dienst, jawohl. Du bist ein Quatschkopf. Ach, hättest mal auf den Quatschkopf gehört, dann hättest du nichts mit der Polizei zu tun bekommen. Weiß der Teufel, was da noch nachkommt. Es kommt nichts mehr nach. Wir sind ja schon in Sicherheit. Ach, das würde ich aber nicht sagen. Bitte, da haben wir es ja schon. Sieh doch mal zum Fenster raus. Schäfchen zur Rechten. Na, wenn das kein schlimmes Ende nimmt. Hör doch endlich mit dem Gewäsch auf, Bonko. Ach, ich sage dir, zum Ärger bekommen wir auch noch den Kummer dazu. Was denn für ein Ärger? Sei froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Na, und unsere Beute, der ganze schöne Schmuck von Mrs. Schein, alles zum Teufel, samt deinen Silberleuchtern. Ach, ich könnte mich vor Wut den Bauch beißen. Auch beißen könnte ich mich vor Wut. Unsere ganze Beute, $500,000, zum Teufel. Wie gut, dass ich wenigstens die Goldbarren zu Hause versteckt habe unter der schmutzigen Wäsche. Die Zündung ist in Ordnung, Dick. Warum springt er bloß nicht an? Ist ja wurscht, gehen wir zu Fuß. Nee, beruhige dich mal wieder, mein Jungchen. Es wäre doch besser, wenn wir den Wagen in Gang bringen. Du bist ein tüchtiger junger Mann, du hast große Karriere vor dir. Was sind schon 500.000? Die machst du doch im Handumdrehen. Verflixt, woran kann das nur liegen? Vielleicht kein Benzin mehr. Na, guck doch mal im Gepäckraum nach, ob dort kein Reservekanister ist. Ja, bin schon dabei. Du, Opa Kreckel. Ja, was ist denn? Da sieht er das an. Schmuck. Juwelen, Armbänder, ein goldenes Tischfeuerzeug, eine Perlenkette, Brillantdiadem. Mensch, Opa, das ist ein Ding. Jetzt bin ich ja gespannt, was Effi dazu sagt. Du musst sie mal fragen, da kommt sie ja. Ich habe den Kleiderschrank von Mr. Chine geplündert, Dick. Du kannst doch in deinen Klamotten nicht weiterfahren. Hier, dieses Jackett müsste dir passen. Oh, der letzte Schrei der Herrenmode. Besten Dank, Effi. Du, Effi. Die drei Leutchen, die mit unserem Wagen abgedampft sind, was glaubst du, wer das war? Keine Ahnung. Kleine Kollegen von uns. Die haben die Villa von Mr. Chine ausgehoben und hier ist ihre Beute. Ein Haufen Schmuck. Was für Ideen die Leute kommen. Naja, wenigstens ein Trostpflaster für die 500.000. Ja, und hier ist auch noch ein Benzinkanister für die Heimfahrt. Oh, der reicht bis Chicago. Na also, dann wollen wir mal. Was ist denn hier los? Irgendeine Verkehrsstockung. Ja, vielleicht ein Unfall. Ich weiß nicht. Wird schon nichts Besonderes sein. Du siehst ja, die anderen Autos müssen auch halten. Zum Teufel nochmal, ich hab's doch gesagt, Polizei. Und dabei sind wir extra die Nebenstraße gefahren. Psst. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Herr Wachtmeister, was gibt's denn? Ich muss Sie leider um die Papiere bitten. Ach, eine Führerscheinkontrolle. Nein, mein Herr, das ist es nicht. Wir suchen eine bestimmte Person. Ach nein, na, ist was passiert? Ein Bankeinbruch. Och, meinen Sie den auf die Farmers Bank in Chicago? Ja, wenn Sie mir jetzt bitte... Ja, heißt der Mann nicht Dickens oder so ähnlich? Ja, Dick Dickens. Ah. Aber woher wissen Sie das? Man liest doch Zeitungen, nicht wahr? Und den haben Sie immer noch nicht gefangen? Er hat sich dem Zugriff der Polizei entzogen. So was. Zuletzt ist er in einem Einsatzwagen der Polizei gesehen worden. Aber wir müssen annehmen, dass er sich inzwischen ein anderes Auto besorgt hat. Deswegen müssen wir alle Fahrzeuge kontrollieren. Naja, das haben Sie ja nun getan. Nicht? In meinem Wagen ist er jedenfalls nicht. Guten Tag. Moment. Ich habe Ihren Führerschein noch nicht gesehen. Und auch die Ausweispapiere der anderen Herrschaften. Ach ja, natürlich. Sie haben ja noch nicht... haben Sie ja... Moment, im Augenblick, wo ist denn mein Führerschein? Ich habe den... Jack! Ach, verzeihen Sie, bitte, heißen Sie zufällig Jack? Ja. Ich glaube, Ihr Kollege hat Sie gerufen, da drüben auf dem Motorrad. Ja, das hat Zeit, wenn ich erstmal Ihre Papiere sehe. Ja, natürlich. Mensch, Jack, du kommst doch schon rüber. Ja, Moment, zum Kuckuck. Ich weiß doch ganz genau, ich habe den Führerschein eingesteckt. Hallo, jetzt, Jack! Eine wichtige Meldung vom Chef. Ja. Vielleicht suchen Sie den Führerschein inzwischen raus. Ich komme gleich wieder. Ja, natürlich, gern. Opa Kreckel, ich habe die Pistolen wieder in den Handschuhkasten gelegt. Du bist doch nicht. Was bleibt mir denn übrig? Also los, gib her! Ich nehme den Mann, der den Führerschein sehen will, du nimmst den Gradfahrer. Los, entsichern, da kommt schon. Haben Sie besten Dank, mein Herr. Ich brauche die Papiere nicht mehr. Und entschuldigen Sie bitte den Aufenthalt. Ja, wieso? Tja, denken Sie sich, man hat diesen Dickens gefasst. Nein, ist das die Möglichkeit? Ja, auf der Hauptstraße. Auf der Hauptstraße. Ja, wir haben ja überall Straßensperren errichtet. Ja, das ist gut. Ja, da haben Sie ihn abgefangen, diesen Dickens und zwei Kumpane. Sie fuhren sogar noch das Polizeiauto, das Sie geklaut haben. Unerhört. Dickens leugnet natürlich alles, schwört Stein und Bein, er hieße gar nicht Dickens, sondern Louis Kovacek. Ja, was Sie nicht sagen, ja, sowas aber auch. Ja, dabei hat man $500.000 von dem gestohlenen Geld gefunden. Naja, da nützt natürlich kein Leugnen. Ja, sehen Sie, ich sag's ja immer, auf unsere Polizei können wir uns verlassen. Also dann, gute Fahrt, mein Herr. Ja, heißen Dank, Herr Wachtmeister. Heißen Empfehlung an Herrn Kommissar. Das war das sechste Abenteuer von Dickie Dick Dickens, dem Mann mit dem Platinherzen. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens diesen Vorfall als besonders beruhigend für den amerikanischen Steuerzahler. Ein strahlender Beweis für die Einsatzfreudigkeit unserer Polizei, so schreibt er. Die Tatsache, dass sie die Falschen erwischt hat, spielt im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle. Der Weg nach Chicago stand nun also offen. Dort aber, meine Damen und Herren, sollten ihn neue Abenteuer erwarten. Darum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.